Krieglos gepeinigt ohne Gegenwehr. Liegst du nun da, habt ihr oft dazu geraten. Dein Ende naht, ein Zurück gibt es nicht mehr. Deinen Tod nimmst du zur Kenntnis, teilnahmslos. Doch warst du einst so unbeschreiblich groß. Davon ist nichts geblieben. Davon ist nichts geblieben. Nichts. Und blickst du mir auch hinterher? Was willst du mir zum Abschied sagen? Es fällt mir unbeschreiblich schwer. Doch es kann dein Sein nicht mehr ertragen. Und trägt der Wind mich fort von dir. Das helle Licht zeigt mir die Wege zum neuen Tag, zum neuen Wir. Dort, wo dein Blut nie vergeht, nie vergeht. Das Leben hat versagt, was wird sein? Hast du das Leben je gewagt? Ich sage nein. Der Mut zum Sprengen deiner Ketten war nichts. Die Schatten wurden zu deinem dunklen Licht. Deinen Tod nimmst du zur Kenntnis, teilnahmslos. Doch warst du einst so unbeschreiblich groß. Davon ist nichts geblieben. Davon ist nichts geblieben. Nichts. Und blickst du mir auch hinterher? Was willst du mir zum Abschied sagen? Es fällt mir unbeschreiblich schwer. Doch es kann dein Sein nicht mehr ertragen. Und trägt der Wind mich fort von dir. Das helle Licht zeigt mir die Wege zum neuen Tag, zum neuen Wir. Dort, wo dein Blut nie vergeht, nie vergeht. Und blickst du mir auch hinterher? Was willst du mir zum Abschied sagen? Es fällt mir unbeschreiblich schwer. Doch es kann dein Sein nicht mehr ertragen. Und trägt dir